Ich heiße Andy. Detective Andy für die anderen. Meine Spezialität ist Mord. Für Mord habe ich ein sehr spezielles Feeling. Dieses Gefühl hatte ich schon als blutiger Anfänger vor 20 Jahren, als ich bei der Polizei einstieg. Eigentlich habe ich für alles Verständnis, was ich in den 20 Jahren gesehen habe oder noch zu sehen kriege. Für alles. Aber nicht für Mord. Was einer klaut, kann ich verstehen. Prostitution, kein Problem. Möglicherweise habe ich sogar für Drogen Verständnis. Ich sollte das vielleicht nicht so laut sagen. Irgendein Schreibtischhengst könnte ja zuhören. Gott weiß, was ich mir von denen alles habe anhören müssen zu meiner Zeit. Moralpredigten und Patentlösungen. Ich habe mir alles angehört. Hoffen wir, sie finden eines Tages eine Lösung. Aber bis dahin spiele ich weiter das Mörderspiel auf der Lower East Side in Manhattan. Da kriegen wir praktisch alles geboten. Früher war das anders. Zuerst gab es nur die Penner, die Puerto Ricaner und die alten jüdischen Händler, die von den großen Einwandererzeiten übrig geblieben waren. Aber New York verändert sich ungeheuer schnell. Jetzt haben wir all das und mehr. Jetzt gibt's die Rock'n'Rollers, die Schwulen, die Künstler, die Hells Angels. Ja, auch Mittelstandsfamilien wohnen hier inzwischen und ich wette, die Luxuswohnungen werden nicht lange auf sich warten lassen. Und dann hauen alle anderen ab. Und ich wahrscheinlich auch. Ich bin gern Detective. Als Kind habe ich wohl ein paar Krimis zu viel gesehen. Aber Mord ist nie wie im Kino, nie so sauber und ordentlich. Das ist nicht bloß ein Einschussloch im Rücken oder eine Messerstichwunde im Herzen. Nein, Mord ist immer mehr. Zumindest auf der Lower East Side von Manhattan. Sehen wir, wer da kommt. Wie sie wieder aussieht. Mein Gott, Frank, du lass sie doch in Ruhe. Guck dir die Schuhe an. Oh, Baby, hab ich's heute wieder nötig. Monster, sonst kommt Fliegen rein. Ja, das ist aber gar nicht nett. Lassen Sie mich jetzt vorbei. Das ist ein tolles Kleid. Ich finde auch die Schuhe gut. Weißt du, wie die Nutten die nennen? Interessiert mich nicht. Fickstelzen. Habt ihr Heinis eigentlich nichts zu tun? Wir hatten schon zu tun, Mord. Zu Ostern? Ein Transvestit. War aber längst nicht so schön wie du. Hier, guck dir das Foto an. Vielen Dank. Tja, ist gar nicht so einfach, sexy zu sein, wenn man so eine Operation hinter sich hat. Ohne Betäubung. Mein Gott, bist du fies. Geht dir eigentlich nie was unter die Haut? Das ist ein Job wie jeder andere. Das ist dein, Frank. Mordkommission, Lieutenant Medina. Ach, Miss Mina, es ist schön, Sie endlich an Ihrem Schreibtisch zu sehen. Entschuldigen Sie, Captain. Es war doch Ostern und meine Mutter wohnt in Jersey. Da musste ich heute früh noch nach Hause mich umziehen. Es ist mir durchaus bewusst, was gestern war, aber heute ist Montag und es ist ein Arbeitstag. Ich brauche Andy. Er ist wahrscheinlich im Rise und Frühstück. Na, ruf an und sag ihm, er soll seinen Arsch hierher bewegen, aber pronto. Mhm. Kein Kaffee da? Nein. Dann hol mir bitte welchen und ein Käsesandwich. Ja, wird gemacht. Danke. Janice, meinen Sie nicht auch, dass Sie ein bisschen sparsam bekleidet sind? Sir, das Kleid ist doch ein Traum. Ah, ich meine obenrum. Es ist Frühling, Captain. Nicht in meinem Büro. Einer von euch muss Andy auftreiben. Der arme Hank. Der Transi, der da ermordet worden ist, war nämlich der Sohn von Mary McBride. Von der Abgau? Ja, ja. Jetzt machen die da oben auf einmal Druck. Hallo, hier ist Janice vom 6. Revier. Ja, richtig, im 3. Stock. Also einen schwarzen, 2 normale und ein Käsesandwich, ja? Bestell 3. Was? 3. Ja, okay, bringen Sie 3 normale. Moment noch. Ist Detective Andy da? Nein, der ist schon lange weg. Da kommt er gerade. Morgen, die Herrschaften. Hier wird doch nicht etwa gearbeitet. Der Captain will dich sprechen. Pronto. Janice, hast du eine Ahnung, was das hier sein kann? Kreuzworträtsel. Ja? Was sagt Bette Davis zu Anfang von Virginia Woolf? Wer ist Virginia Woolf? Weiß ich doch nicht. Na, ich auch nicht. So, na gut. Was ist mit Hank? Einer von der Schulenfront ist bei ihm drin und macht ihm die Hölle heiß. Warum? Und sieht so aus, als wäre einer von ihnen zusammengeschlagen worden, als er aus dem Hengst kam. Und der Kollege vor Ort hat wohl nicht sehr viel dagegen unternommen. Und wer war der Kollege vor Ort? Frank. Ach. Das passt ja. Der hatte nämlich auch bei dem Transvestitenmorddienst. Es hat einen Mord gegeben? Ist nicht dein Fall, sondern Franks. Wieso? Hat der Captain nicht gesagt. Und wer ist ermordet worden? Der Sohn einer Abgeordneten aus Brooklyn, Mary McBride. Mary McBride? Das gibt's doch nicht. Kennst du die? Natürlich, als Mary Murphy. Wir sind in Brooklyn zusammen zur Schule gegangen. Manchmal laufen wir uns noch zufällig über den Weg. Tja, und ihr zu Ehren wird jetzt ein Riesenwirbel veranstaltet. Ach, in den letzten anderthalb Jahren wurden hier 4 Transis umgebracht. Aber die anderen 3 Opfer waren ja bloß Puerto Ricaner. Ich finde das scheiße. Siehst du irgendeinen Zusammenhang zwischen diesen Fällen? Ja, war jedes Mal dasselbe. Alle Damen wurden erwürgt und dann kastriert. Denn mit Hormonbehandlung hat man die Brüste abgeschnitten. Oh Gott. Und was macht Frank bei der Sache? Nur nicht viel bisher. Na also, Detective Andy. Würde es Ihnen was ausmachen, an die Arbeit zu gehen? Wenn Sie mich so nett darum bitten. Ein gewisser Sullivan macht mir hier Schwierigkeiten. Captain, da geht's doch bloß um eine Schlägerei. Ich dachte, wir sind hier bei der Mordkommission. Komm rein, rein mit dir. Wo bleibt mein Kaffee? Ist unterwegs, Captain. Hallo. Hallo. Sie sind Bill Sullivan? Was gibt's? Ein schwuler Mann ist vor dem Hengst zusammengeschlagen worden. Der Barkeeper hat am 26. März um 23.45 Uhr die Polizei gerufen. Streifenwagen 552 sitzt sich in Bewegung. Bitte, nicht alles erzählen, was Sie wissen. Nur, worum es geht. Es geht darum, dass die Polizei sehr spät kam. Und als sie kam, hat sie absolut nichts getan. Lieutenant Merillo hat sich geweigert, die Jungs zu verfolgen, die die Schlägerei angezettelt haben. Waren Sie dabei? Ja. Okay. Ich kenne Sie, ich glaube Ihnen. Was erwarten Sie von uns? Wir verlangen besseren Schutz. Wir möchten nicht noch einmal erleben, was mit der schwulen Schutztruppe letztes Jahr passiert ist. Da gab es einen Mord am Ende. Nicht an einem Schwulen, sondern an einem Hetero. Ja, beruhigen Sie sich. Ihr Kaffee, Captain. Danke. Bitte. Wir wollen hier in der Gegend keine Schutztruppen, weder Schwulen noch Hetero. Wenn die Polizei die Schwulen nicht schützt, dann werden die Schwulen sich selbst schützen. Okay, wir werden ein Auge auf die Banden haben. Wir schicken auch eine Zeit lang eine Streife rum, wenn ihr euren Laden zumacht. Ich denke, Captain Kiffin hat nichts dagegen. Nein, einverstanden. Sie könnten auch ein bisschen Öl auf die Wogen gießen. Wie? Ja, schärfen Sie den Barbesitzern noch mal ein, dass Sex auf der Straße verboten ist. Vielleicht wären die Banden nicht so aufgeputscht, wenn ihr Jungs euch aus den Seitenstraßen raushalten würdet. Ihr habt doch in der Bar ein schönes Hinterzimmer. Glücksspiele sind eh verboten. Also, wie wär's, wenn ihr die Tische da rausräumt? Ja, ich geb's weiter. Ja, und wir kümmern uns um unsere Seite der Angelegenheit. Hm? Wer ist das? Ja, das wär's. Geben Sie Janice, das ist die Sekretärin hier draußen, die Adresse und die Telefonnummer von der Bar. Okay. Okay. Wiedersehen. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Diese Typen reden immerzu von Schutztruppen. Das wäre das Letzte, was wir hier brauchen können. Ich wiederhole die Adresse. Hengstbar, 1320 Second Avenue an der Ecke, Telefon 982-5296. Starkes Kleid. Danke. Ein normer Camoli-Design, ne? Ach, nur eine Kopie. Das Original kann ich mir nicht leisten. Hey, Sullivan, kann ich Sie noch mal eine Sekunde sprechen? Klar. Wie kommt es, dass Sie sich nicht über den neuen Transvestitenmord beschweren? Ja, das ist nicht unsere Gerichtsbarkeit. Das kapiere ich nicht. Das ist doch ganz einfach. Jahrelang sind die Schwulen zu schlappen, aufgetakelten Tunden gemacht worden. Aber die Schwulen sind gar nicht so. Sehen Sie mich ja nicht. Ich treibe zweimal in der Woche Sport, ich arbeite als Möbelpacker. Ich traue mich nicht, ohne Cologne zu benutzen, aus Angst, feminin zu wirken. Also sind Transvestiten schlecht fürs Geschäft? Ja, besonders wenn sie Prostituierte sind, denn das ist strafbar. Übrigens fühlen sich die meisten Damen gar nicht als Schwule. Nicht? Nein, sie halten sich für Frauen. Ach so. War es das? Mhm. Mögen Sie Kreuzworträtsel? Manchmal. Was sagt bitte Davis zu Anfang von Virginia Woolf? Wie viele Buchstaben? 9. Bruchbude. Ja, sie kommt rein und sagt, was für eine Bruchbude, ja. Ich glaube, das passt. Sie haben es geraten. Jeder Schwule kennt Bette Davis. Wussten Sie das nicht? Nein. Bis dann. Janice, hol mir Frank in Hanks Büro, aber schnell. Mit Vergnügen. Wieso hat Frank den McBride-Fall übernommen? Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit, als du bloß Lieutenant warst, ohne Detective-Status. Damals warst du sehr scharf drauf. Jeder will ein bisschen Prestige. Er braucht noch Praxis vor der Prüfung. Außerdem hat er sich um die anderen Fälle auch gekümmert. Du meinst, er hat sich um nichts gekümmert? Hör mal, Andy, du bist lange genug bei der Truppe, um zu wissen, wenn jemand bekannt ist, da gibt's immer Wirbel. Wenn du unbekannt bist und noch dazu Prostituierte, dann kümmert sich kein Schwein drum. Also mach nicht Frank verantwortlich. Herein. So, was machen immer die Handschellen ab? Die tun weh. Ich lauf nicht weg. Ich hab Honda geliebt, Mensch. Schön ruhig, mein Junge. Dir passiert nichts. Kein Rechtsanwalt? Nein, er will keinen. Mann, ich hab nichts zu verbergen. Ich hab Honda nicht umgebracht. Hat Sie jemand über Ihre Rechte informiert? Ja doch, ich hab nichts zu verbergen. Man könnte mir nicht die Handschellen abnehmen. Klar. Danke, Mann. Okay, Carlos. Du weißt, dass du der Hauptverdächtige bist. Ich hab Honda nicht getötet. Wo warst du Samstagabend? Ich war über Ostern bei meiner Mutter. Über Nacht? Ja. Du hast nicht in der Nacht vielleicht Sehnsucht nach Ronda gekriegt und bist hingeschlichen? Nein. Kam Ronda auch zu deiner Mutter nach Hause? Nein, meine Mutter mochte sie nicht. Weil er Transvestit war? Nein, weil sie keine Puerto Ricanerin war. Meine Mutter wusste nicht, dass sie ein Transi war. Warum warst du nicht mit Ronda zusammen, sondern bei deiner Mutter? Es war doch Ostern, Mann. Sind Sie über Ostern nicht bei Ihrer Mutter? Was hast du bei deiner Mutter gemacht? Gegessen und dann ferngesehen. Bis wann? Ziemlich lange, bis nach 12. Was gab's? Ich hab einen Film gesehen. Was für einen Film? Weiß ich doch nicht mehr. Du erinnerst dich nicht an einen Film, den du vorgestern Abend gesehen hast? Bist du so blöd? Ich weiß nicht, das ist ein alter Film, war irgendwas mit Ostern. Judy Garland, ziemlich doof, die war in den alten Knacker verknallt. Wie kommt's, dass du alle vier Transvestiten gekannt hast, die ermordet wurden? Mann, ich kenne viele Transvestiten. Aber gerade die vier. Wenn du Transis magst, dann kennst du sie alle. Es gibt ja noch mehr Typen, die bei ihnen rumhängen. Weißt du Namen? Ein paar schon. Vielleicht möchten wir ein paar davon hören. Warst du schon immer schwul? Mann, ich bin nicht schwul, ich stehe auf Frauen. Wann hast du zuletzt mit einer richtigen Frau geschlafen? Weiß ich nicht mehr. Vor einem Jahr, vor zwei Jahren? Nein, vor einer Woche. Vor einer Woche? Oder ein bisschen länger. Wie weit willst du noch unter die Gürtellinie gehen, Frank? Halt dich daraus, Andy! Ach, dann nochmal. Carlos, verachtest du dich selbst? Was meinen Sie damit, Mann? Sie machen mich fertig. Ja, wenn man bedenkt, was die Leute von einem Mann halten, der mit Männern schläft? Sie sind keine Männer. Sie haben genau dieselbe Ausrüstung wie du und ich. Ist das nicht peinlich, wenn die Hand da runterrutscht? Du weißt doch, Carlos, da unten ist die geilste Stelle am Körper einer Frau. Ich brauche eine Pause, Mann. Frank, was soll denn das? Du hast versprochen, mich daraus zu halten. Carlos, vielleicht bist du ein bisschen ausgerastet. Vielleicht wolltest du das kleine Extrateil abschneiden, das Ronda zu viel hatte. Nein, wollte ich nicht. Ich habe Ronda geliebt. Hast du auch die anderen geliebt? Man liebt doch nicht jeder, mit dem man pennt. Ich müsste jetzt weggehen. Und ob ich das kann, ich bin ja schon hier. Tut mir leid, aber sie ist ziemlich stark. Ist okay, Jen. Was wollen Sie hier? Ich bin gekommen, um Carlos abzuholen. Komm los, Carlos. Wir gehen jetzt. Sie behaupten, dass ich Ronda umgebracht habe. Langsam, langsam, der geht nirgendwo hin. Fass mich nicht an, du Schleimscheißer. Was zum Teufel glauben Sie, mit wem Sie reden? Buller. Wie oft bist du wegen Prostitution aufgegriffen worden? Wir sind ja als Bekannten, ne? Ja. Sie waren ja doch damals bei der Sitte, ne? Bei der Mösenbrigade, wie ihr so schön sagt. Sie sind also die Treppe raufgefallen, nicht? Aber Sie werden jetzt auf Carlos Kosten keine Orden verdienen. Du solltest froh sein, dass wir so weit sind. Vielleicht bist du der nächste Transi, der dran ist. Sie können ja den Mund wieder zumachen, Mister. Ich bin keine Echte. Ihr habt euch einen Dreck gekümmert, als es Conny letzten Monat erwischt hat. Aber jetzt, bloß weil Rondas Mutter ziemlich berühmt war, jetzt braucht ihr einen Sündenbock. Ja, gib's ihm, René. Geht raus und sucht den echten Mörder. Er schmeißt Carlos ins Gefängnis und dann sind alle wieder happy. Und wenn der Killer wieder zuschlägt, wem triffst denn? Bloß ein Transi wieder. Leckt uns alle am Arsch. Komm, Carlos, wir also gehen pass jetzt. Pass mal auf, du wirst hier nicht dein Gehirn. Was sagst du da? Ich hab gesagt, lass sie gehen. Du hast versprochen, dich nicht dazwischen zu hängen. Ich hab die Vollmacht dazu und ich nutze sie. Komm, los, Carlos. Sie ist im Recht. Sie dürfen aber die Stadt nicht verlassen. Glauben Sie mir, wir hatten nicht vor, den Sommer in Acapulco zu verbringen. Du bist das Letzte. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Frank, ich mag dich nicht und die Art, wie du arbeitest, auch nicht. Und ich werde immer eingreifen, wenn du in diesem Stil arbeitest. Das ist unmenschlich. Zeig mir jemanden, der menschlich ist, und ich bin auch menschlich. Wir sind der Brightest Team. Sag ihr, sie soll warten. Frank, sie will zuerst mit Andy sprechen. Entschuldige, Frank, aber sie und ich sind zusammen zur Schule gegangen. sie nicht ein bisschen verändert. Was jetzt nicht? Danke. Detective Andy. Du bist berühmt. Besonders bei uns Abgeordneten. Ich sage immer, den kenne ich. Das ist der, der immer meine Zöpfe ins Tintenfass getunkt hat. So was soll ich gemacht haben? Außerdem bist du es, die immer zu in der Zeitung steht. Du bringst diese Typen im Parlament ganz schön auf Trab. Jetzt vor allem werde ich in den Zeitungen sein. Es tut mir leid, Mary. Ich glaub's dir. Aber tut dir leid, dass mein Sohn tot ist oder dass meine steile Karriere vermutlich zu Ende ist? Mary, du bist ungerecht gegen dich selbst. Nein, bin ich nicht. Ich habe Steven im Stich gelassen. Steven? So hieß mein Sohn. Du kennst ihn als Rhonda. Ich hatte noch keine Zeit, in die Akten zu sehen. Ich habe es erst heute Morgen gehört. Ist schon gut. Steven hat diesen Namen gewählt. Er wollte, dass wir ihn auch so nennen. Er wollte, dass ich ihn so akzeptiere. Ich hab's nicht fertiggebracht. Die Dinge waren einfacher damals, als wir beide in Brooklyn Kinder waren, Andy. Das scheint nur so. Bestimmt. Man war nicht so freizügig wie heute. Ich kann's einfach nicht glauben, dass Steven eine Prostituierte war. Aber er war's. Ist das nicht komisch, mein Wahlversprechen, Brooklyn von den Massagesalons zu säubern, war einer der Gründe, warum ich gewählt worden bin. Oh Gott, Andy. Er hat einen furchtbaren Tod gehabt. Ich bedauere alles. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden, bloß für 2 Minuten. Ich bedauere einfach alles. Kannst du mir was von Ostern erzählen? Steven wollte Ostern nach Hause kommen. Aber es war unmöglich. Die Nachbarn, die Verwandten. Er wollte so gerne kommen. Erinnerst du dich an Ostern in Brooklyn? Das Eiersuchen, die Schokolade. Alle hatten Bauchweh. Er würde noch leben, wenn ich ihn hätte heimkommen lassen. Das kannst du nicht wissen. Hat er was gesagt, was er vorhatte? Nein. Ich weiß nichts über das Leben meines Sohnes, nichts. Ich weiß nicht, wie das alles geschehen ist. Als Kind wollte er Priester werden. Er ist Prostituierte geworden. Hi, Lola. Sam, eine Cola für mich. Hi, Bambi, carinho. Na, Baby, wie lange warst du draußen? Nicht so lange. 1 Stunde vielleicht. Alles tot da draußen. Da habe ich mir gedacht, gehe ich lieber frühstücken. Cola und Schokoladentorte, auch nicht schlecht als Frühstück. Hast du das von Rhonda gehört? Ich habe es in der Zeitung gelesen. Cola. Danke, Sam. Meinst du, Carlos war's? Spinnst du? Er hat sie geliebt. Ja, aber er ist oft ausgeflippt und hat sie geschlagen. Weiß ich. Aber sie war geil drauf. Es war einfach nicht gut für Rhonda, dass sie so echt ausgesehen hat. Wenn du so biologisch aussiehst und du nimmst einen Kerl mit und er merkt es gar nicht. Das stimmt, Carino. Dann können die ganz schön sauer werden. Besonders die aus dem Bronx oder der Brooklyn. Ich pass immer auf, dass sie mitkriegen, was mit mir los ist. Worüber lachst du? Bei dir kein Problem. Mit den Schultern, mit den Füßen und dem Bartschatten? Hey, ich bin keine Mana. Ich bin eine Frau. Du solltest dir das besser hinter die Ohren schreiben. Ich habe zu viel für die Titten und für das Gesicht bezahlt. Hör mal. Ich fühle mich auch als Frau, aber trotzdem ist immer noch ein bisschen Mann übrig. Und genau das mögen die Typen. Hey, Bambi, siehst du denn da drüben? In den grünen Pontiac? Meinst du den da an der Ampel? Ja, der guckt hier schon das dritte Mal ran. Du, Lola, komm, den sehen wir uns mal näher an. Sam? Ciao, Carino, wie geht? Bis später, bis in der Radio. Du, Lola, da ist der Typ wieder. Hat er uns gesehen? Hm, ich weiß nicht. Na, ihr beiden, Lola, was macht das Geschäft? Nein. Habt ihr keinen Schiss zu arbeiten? Ich muss meine Brötchen verdienen. Sie haben mir die Stelle als Verkauferin bei Macy's nicht freigehalten. Oh. Da habe ich mir gedacht, ich mache einfach wieder das, was ich sowieso am besten mache. Ja. Habt ihr was Neues von Carlos gehört? Oh, ich habe versucht, Henning anzurufen. Aber sie war nicht da. Und glaubt ihr eigentlich, dass er es war? Spinn doch nicht. Er war irgendein Freier. Es gibt eine Menge Freaks hier draußen, Baby. Es ist Freak City. Nena, wenn du wüsstest, auf wie viel Auto ich wieder rausgesprungen bin an der roten Ampel. Und ich erst. Wer hockt denn da? Du, das ist der dicke Cadillac. Was will der hier? Wo wir doch nur auf Ford stehen. Du, ich glaube, der ist scharf auf Indy. Meinst du mich? Weißt du? Ja, doch. Nena, bei dem Caddy machst du mich nicht unter 40 Dollar, hä? Und seid vorsichtig. Na, ich weiß nicht recht. Ich habe kein gutes Feeling. Ach, dabei. Sei doch nicht blöd, Honey. Geh in ein Stundenhotel oder mach's auf die Straße. Hey, jetzt komm hier rüber. Indy, der ist scharf auf dich. Okay. Kohle ist Kohle. Willst du mitfahren? Und warum nicht, mein Schatz? Aber dir ist hoffentlich klar, dass ich hier arbeite. Und ob mir das klar ist? Naja, dann kannst du ja zum Twin Park rüberfahren und wir können da ein bisschen quatschen, okay? Was tolle Mal. Also, rein mit dir. Und Weg ist sie. Warum nehmen die bloß immer die hässlichste? Harold, hast du den Notruf wegen der Hells Angels entgegengenommen? Ja, habe ich. Und? War das Opfer nackt oder angezogen? Angezogen. Wann kriegen wir den Autopsiebericht? Gegen 5, in 3 Stunden. Irgendwelche Zeugenaussagen? Bis jetzt nicht. Haben wahrscheinlich Schiss. Wer hat's gemeldet? Ein Mann hat Ostersonntagabend um 23 Uhr über Notruf 911 angerufen. Okay, Harold. Ja. So, ich geh noch mal was essen. Ne? Ich komme auch gleich. Okay. Andy, wenn du mich nicht okay, brauchst. Okay, aber gib mir noch die McBride-Akte. Was ist dir irgendwas aufgefallen? Die Daten. Die Daten? 2. November, 1. Januar und der andere? 19. März. Da ist irgendwas komisch dran. Was? Ich weiß auch nicht. Nur so eine Idee. Andy, ich muss mit dir reden. Ich hatte dich gebeten, Frank eine Chance zu geben. Frank, seine Verhörmethode war völlig unangemessen. Andy, er bringt Resultate. Ich weiß, dass er ein bisschen hart rangeht, aber er soll arbeiten können, wie er will. Mensch, der Junge war es nicht. Der Junge kennt alle Ermordeten. Für mich war er auch ernsthaft verdächtig. Hast du ihn wieder verhaften lassen? Das ist Franks Entscheidung. So, jetzt gib mir die Akte. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ja. Ja. Na gut. Ach so, Hank, sag mal, fällt dir irgendwas ein zu den Daten? 2. November, 1. Januar, 19. März? Nee, außer dass am 1. Januar Neujahrstag ist. Oh ja, richtig. Das ist darauf nicht gekommen. Würdest du bitte erst mal diese Kreuzworträtsel lassen und dich um die Hells Angels kümmern? Aber gern. Wirklich? Doch, doch. Ich mach bloß einen kleinen Umweg über den Strich. In this nowhere cafe. Lola, René war toll. Komm. Einfach rein und holte mich raus. Du bist ja möglich. Ach, naja, die hatten sowieso keine Beweise gegen ihn. René, krieg ich noch einen Hamburger? Hast du kein Geld? Professor Ronda hatte mein ganzes Geld. Du meinst, du hättest Rondas Geld? Das ist nicht einfach, einen Job zu finden. Das kannst du immer zu einer Zeitung lesen. Scheiße. Du bist doch immer in einer Rezession. Joe, mach ihm noch einen Hamburger, bitte. Eine Cola? Und eine Cola noch. Danke. Wo ist Indy? Ich habe sie vorhin angerufen, aber sie war nicht im Hotel. Oh, sie ist vorhin mit einer Freier weggefahren. Ist sie denn verrückt? Bambi arbeitet auch draußen. Ach, komm mit raus. Jetzt muss ich mit Bambi reden. Ich will erst mal einen Hamburger essen. Mein Gott. Na, lass ihn doch seinen Hamburger essen. Das wird er wohl noch alleine können. Cool. Bambi! Oh, hallo René. Ich habe den ganzen Tag versucht, dich anzurufen. Ihr seid wohl alle bescheuert. Ist denn Indy schon zurückgekommen? Bis jetzt noch nicht. Ich habe ihr gleich gesagt, sie hätte einfach nicht mitfahren sollen. Warum hast du sie dann nicht zurückgehalten? Mach man bloß nicht an, miteinander jetzt anzupöbeln. Und da sind wieder mal die Bullen. Heißt das, dass wir jetzt dran sind? Blödsinn. Die können uns doch nicht einfach einlochen. Bloß weil wir hier auf der Straße ein bisschen miteinander quatschen. Hallo, René. Hallo. Sie sind doch nicht sauer auf mich, oder? Nee. Hey, du bist ja süß für einen Bullen in deinem Alter. Dreh nicht durch, Bambi. Hi, Carino. Du brauchst deine Frau. Guck mal, wie dein Anzug zerknittert ist. Ich hab eine Frau. Wo ist Carlos? Wollen Sie ihn wieder verhaften? Nein, ich wollte nur wissen, wie es ihm geht. Es geht ihm gut. Er ist drüben in Hamburger. Gelobt sei Jesus Christus. Darf ich Ihnen etwas von Jesus erzählen? Oh nein. Das ist der Freak schon wieder. Jesus ist auferstanden. Hey, Sweetie, hast du wirklich nichts Besseres zu tun, als ausgerechnet hier Jesus auf der Straße rumzurennen? Rettet uns. Seht auf die Bibel und nicht auf eure Fleischlichkeit. Gott gab uns unser Bewusstsein, damit wir uns von den Tieren unterscheiden. Alan, du heißt doch Alan, nicht? Verschwinde hier. Sonst passiert dir wieder mal das Gleiche wie das letzte Mal. Weißt du das noch? Ja, ich will mich verprügeln. Richtig. Vielleicht sehe ich aus wie eine Frau, aber unter diesem Kleid bin ich noch ein Kerl. Also zieh Leine, zieh ab hier. Sir, Sie sehen aus wie ein anständiger Mensch. Was will er dann Sir, sagen? Sir, überlegen Sie sich, ehe Sie mit diesen Männern hier sind. Wenn dort ein Wort ist, ich bin Lieutenant Andrew Weston, Detective, im Dienst. Ich auch im Dienst. Im Dienste des Herrn, Sir. Die hier handeln wieder die Gebote Gottes. Das war zu viel. Mein Gott, ich bring das Arschloch jetzt um. René, lass sein. Sie sind doch vom Erweckungszentrum. Ja, Sir. Ich arbeite für Schwester Faye. Wir versuchen, den Sündern Trost zu bringen. Ah ja, Schwester Faye, sie kennt mich und ich kenne sie. Sie weiß genau, dass ihr die Leute zwar ansprechen dürft, euch aber nicht aufdrängen. Sie sollten jetzt besser verschwinden. Ich würde diese junge Dame nicht gern verhaften, nur weil sie ihnen ein paar hinter die Löffel haut. Schon gut, Sir, schon also. Gut. Ich merke schon, Gottes Wort findet keine offenen Ohren. Es wird Gottes auch Zeit, dass wird du das kapierst. Sich ab, du aber Idiot, Gott hau ab. Kommen. Gottes Wort wird erhöht. Oh, scheinheiliges Schwein. Ich glaube, der hätte so gerne von uns eine abgeschleppt. Ha, klar, darauf kannst du Gift nehmen. Ich hab versucht, aber er ist total kalt. Frio, verrückt, Lena. Du bist ja total verrückt, der ist so ekelhaft. Warum macht er dich denn so wütend? Weil ich wegen Leute wie ihm und diesem Bullen Frankie auf dem Strich bin. Und ich kann es mir ausrechnen, wann mir das Gleiche passiert wie Wanda. Reden wir über Wanda. Ach was, sie ist tot. Genauso tot wie Conny und die anderen. Basta. Hören Sie mal, René, ich bin hier, um rauszufinden, wer sie umgebracht hat. Ich bin nicht auf Spaß hier. Kommt, wir setzen uns in mein Auto, da können wir besser reden. Na, okay. Zigarette? Ja. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Ich glaube, es war ein Freier. Ich auch. Es war bestimmt ein Freier. René, hat Rhonda jemals über ihre Freier gesprochen? Na klar, aber es war niemand Auffälliges bei. Keine Freaks? Freaks sind sie doch alle. Nee, ich meine, jemand Gefährliches. Na, nicht gefährlicher als die anderen. Wie ist das mit euch? Hat Rhonda irgendetwas gesagt, an das ihr euch erinnern könnt? Gar nichts. Also, ich habe nie mit ihr geredet. Ich glaube, sie war sehr verschlossen. Sie hat nicht aus ihrem Leben gequatscht. Sie war keine Puerto Ricanerin. Sie war weiß. Ja. Rhonda war weiß. Sie war ziemlich anders als wir. Viel komplizierter und noch irisch-katholisch dazu. Sie hatte viel mehr Schuldkomplexe als wir Puerto Ricanerinnen. Unsere Familien sind so arm, dass sie keine Zeit haben, sich darüber aufzuregen, ob man sich das Gesicht verliert oder nicht. Es ist zwar hart manchmal, wenn man nach Hause kommt zur Familie, aber für Rhonda war das unmöglich, nach Hause zu kommen. Aber Ostern hat sie es doch noch mal versucht. Ja, ich sagte zu ihr, macht ihr nichts draus. Ich wusste, dass ihre Mutter das nicht verkraftet und dass das Rhonda wahnsinnig an die Nieren geht. Sie war deprimiert. Und wie? Morgens ist sie noch in die St. Patrick's Kirche gegangen zur Messe. Hat sie gesagt, was sie hinterher machen wollte? Ja, natürlich. Sie kam zu meiner Mutter, zum Osterndinner. Meine Mutter sieht es nicht so eng. Ist sie in der Nacht noch in die City gefahren? Nein. Sind Sie sicher? Naja, sie wollte auf dem Strich vorbeischauen und dann sehen, vielleicht, ob sie sich was für sich findet, ne? Weil der Carlos, er war ja über Osten bei seiner Familie, bei seiner Mutter. Also, vielleicht ist sie doch in die Stadt gefahren. Wohin? Wahlhirn. Manchmal fährt sie in Plaza Bar, manchmal ins Hilton. Mensch, René, ist das nicht Indy da drüben? Wer ist das? Oh, sie war vorhin mit einem Freier weg. Mann, sieh dir ihr Gesicht an. Indy! Indy! Komm hierher, komm! Oh Gott, René! Was ist denn passiert, Mensch? Oh Mensch, das Auge aus. War das der Cadillac? Ja. Können Sie nicht einsteigen und mir erzählen, was passiert ist? Wer ist das? Das ist ein Bulle, aber der ist ganz in Ordnung. Komm, steig ein. Mach mal Platz. Bitte, hol ihn. Ihr habt gesehen, wie ich in den Caddy gestiegen bin. Und ob? Ich hab mir die Nummer gemerkt. Unser Kleiner denkt ja langsam mit. Geben Sie mir die Nummer, schnell. Es ist KL... 10, 89, T, New Jersey. New Jersey. Farbe? Weiß, innenweihrot. Ihr bleibt alle hier, ich rufe mal schnell wegen der Autonummer an. Hallo? Janice? Ja? Andy hier. Ich brauche den Halter folgender Autonummer. Weißer Caddy, innen rot, Jersey. Nummer KL1089T, hast du's? KL1089T. Ich rufe später wieder an. Darf ich fragen, was das soll? McBride Mord. Aber erzähl's nicht im ganzen Büro rum. Tu's einfach für mich. Ich werde in etwa 2 Stunden zu Hause sein. Deine Frau hat angerufen. Sie möchte, dass du sie nach der Arbeit bei ihrer Mutter abholst. Okay, danke. Das war so furchtbar. Oh komm, nimm dich jetzt zusammen, Andy. Komm, du lebst ja noch. Rhonda ist tot. Das stimmt, Quappa. Sei froh, dass es so ausgegangen ist. Okay. Komm, ist gut, Herr Schatz. Das wäre erledigt. Jetzt erzählen Sie bitte, was passiert ist. Hm? Oh, komm, mach schon, Andy. Sag sie. Ihr habt gesehen, wie ich in den Wagen gestiegen bin. Wir haben am Twin Park gehalten und sind uns einig geworden. Dann sind wir zu den Docks runtergefahren und haben zwischen 2 Lastwagen geparkt. Und alles lief okay. Er wollte geschlagen werden, kein Problem. Und dann war er fertig und drehte plötzlich durch. Er langt mir eine und sagt... Du weißt, dass das pervers ist, was du hier machst. Dafür musst du bestraft werden. Und zack, holte ein paar Handschellen raus. Ich habe ihn geschlagen, er hat mich geschlagen. Dann habe ich ihm ein paar in die Eier gegeben und bin raus aus der Kiste. Wie sah er aus? Hübsch. Weiß, klein, dunkel gerade, schlank, aber gut gebaut. Hast du ihn denn auch gesehen? Sieht richtig gut aus. Hast du ihn auch gesehen? Ja, ich war mal mit ihm. Und du bist sicher, dass es derselbe Typ ist? Glaub schon. Er hatte bloß kein Kadi damals. Ich weiß nicht mehr, was er hatte, aber er war kein Kadi. Wir sind in das Bums-Hotel da drüben gegangen. Er hat dasselbe gesagt. Du weißt, dass du bestraft werden musst. Oh, ich kenne mir, Donena. Kein schlechter Kandidat. Ja, es gibt eine Menge Leute da draußen, die sich selbst hassen. Ich weiß. Aber um den müssen wir uns jetzt kümmern, ehe er sich um euch kümmert. Geht jetzt bitte nach Hause und bleibt dort. Haben Sie eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können, falls Sie ihn identifizieren müssen? Ich wohne im Earl Hotel, Zimmer 210. Ihr Name? Indiana. Indiana. Wie der Bundesstaat, hm? Kennt man Sie da unter dem Namen? Nur unter dem Namen. Bleiben Sie in jedem Fall im Earl. Und wenn wir den Kerl haben, dann identifizieren Sie ihn, ja? Okay. Komm, Bambi, wir gehen ins Kino. Oh ja, wir sehen uns IT an. Ah, na, aber den hast du doch schon 2-mal gesehen. Ja, aber ich liebe einfach dieses kleine Kerlchen. Meinetwegen. Kommst du mit, René? Nee, ich gehe jetzt gleich nach Hause. Ich kann euch ja absetzen. Danke. Ja, vielen Dank. Hier ist es schon. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich wohne ja nicht weit vom Polizeirevier. Katzensprung. Und sogar eine echte chinesische Wäscherei im Haus. Sehr praktisch. Tja. Nach einer Razzia kann ich ja zu Fuß nach Hause gehen. Ich brauche kein Taxi mehr bezahlen. Werden Sie denn öfter verhaftet? Ach, nur vor den Wahlen. Nach dieser blöden Fernsehkampagne oder Wenn man Bulle scharf war. Aber gehen Sie jetzt noch aufs Revier? Nein. Wollen Sie denn mit raufkommen auf eine Tasse Kaffee? Oh, danke. Aber ich kann nicht. Es ist ganz oben. Das Treppensteigen wird diesem kleinen Bäuchlein gut tun. Ach, komm, zieh ihn doch nicht ein. Das mag ich doch. Das fühlt sich so gut an. Ich muss gehen. Ach, Verzeihung. René, ich mag dich. Ah ja, aber du hast ja noch nie was mit einem Kerl gehabt, was? René, ich muss meine Frau abholen. Deine Frau? Du liebst deine Frau? Da treffe ich endlich mal einen Bullen, den ich mag, und der ist ausgerechnet treu. Das ist der erste Bulle, der nicht scharf drauf ist, seine Hose runterzulassen. Tja, es tut mir leid. Ja, das braucht dir nicht leid zu tun. Mir tut's auch nicht leid. Mir tut lange nichts mehr leid. Die Umstände sind leider nicht günstig. Das sind sie aber nie. Ich sitze hier in der Falle. Es ist unmöglich, rauszukommen. Willst du denn rauskommen? Manchmal. Aber ich habe keine Chance. Rhonda hatte alle Chancen. Bildung. Sie war aus gutem Haus und sie sah wirklich echt aus. Warum hat sie sich eigentlich nicht operieren lassen und ist weggezogen? Ach. Warum hat sie nicht versucht, ein ganz normales Leben zu leben? Ach, da gibt es so viele Gründe. Erstens war sie nicht normal. Sie war es nie und sie wollte es auch nicht sein. Das ist so langweilig. Aber der Hauptgag ist, wer will sich denn etwas abschneiden lassen? Ich habe das Ding da unten mein ganzes Leben gehabt. Okay. Ich habe Titten. Und dafür habe ich auch eine Menge Geld ausgegeben. Dieser Doktor hier in der Park Avenue, der hat mich so mit Hormonen vollgepumpt. Ich habe so viele tote Schafe in mir, dass ich manchmal denke, ich müsste gleich hier anfangen zu blöcken. Aber ich habe keine Muschi und ich werde nie eine haben. Die meisten Liebhaber von mir, die würden dann sowieso abhauen. Übrigens, wir sind genau deswegen so gute Prostituierte. Weswegen? Ja, das ist doch ganz einfach. Wir sehen aus wie Frauen. Aber im Bett, da sind wir genauso aggressiv wie die Männer. Mein ganzes Leben ist eine Illusion. Die spielt sich aber in der Realität ab. Da sitze ich wieder in der Falle, Baby. Tja, René. Es tut mir leid. Ach, mach du um mich keine Sorgen, Baby. Ich habe ja mein Vergnügen. Hey, komm. Gib mir doch einen kleinen Kuss. Ganz kleinen, freundschaftlichen Kuss. Schmeckt gut, dein Lippenstift. Ist ja auch von Bloomingdale's. Also, mach's gut. René, mach keinen Quatsch. Geh nicht auf die Straße. Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Ich gucke heute um die Glotze die ganze Nacht. Morgen, Dennis. Morgen. Was ist mit dem Kelly? Ich habe alles durchgeschickt. Es gibt in ganz New York, Connecticut, Jersey oder Pennsylvania keinen Kelly mit der Nummer. Ja, so viel zur Verlässlichkeit von Transis. Andy, es gibt schon wieder einen Mord. Im Hotel Earl. Was? Ein Robert Rivera, alias Indy. Ich weiß. Scheiße. Hab gehört, du suchst nach einem Kelly? Ja. Aber wir haben nicht die richtige Nummer. Warum suchst du gerade den? Weil er gestern versucht hat, dein letztes Mordopfer mit Handschellen zu fesseln und sie zu bestrafen. Sie? Mein Gott, sind wir wieder liberal. Ach komm, Junge, komm. Hör mal, du bist hier auf einem ganz falschen Dampfer. Der Junge, den du hast laufen lassen, einfach so, ist wieder geschnappt worden. Als er das Hotel verließ. Genauer gesagt ist er gerannt. Seine Fingerabdrücke sind überall. Verdammter Mist. Ja, verdammter Mist. Dieser Junge wird für ziemlich lange Zeit verschwinden. Wo ist Carlos? Ich will mit ihm reden. Willst du ihn wieder laufen lassen, damit er noch jemanden umbringt? Wo er ist, will ich wissen. Unten. Wer ist da? Detective Andy. Haben Sie dich verprügelt? in die Gemeinschaftszelle gesteckt und die haben es dann besorgt bis zur Bewusstlosigkeit. Ihr Freund Lieutenant Merillo wird sein Vergnügen gehabt haben. Carlos, was ist dem Earl passiert? Ich weiß es nicht. Ach komm, erzähl mir's. Was ist passiert? Indy hat mich angerufen. Sie sagte, dass sie zu Hause bleiben wollte. Sie hat mir erzählt, was auf dem Strich passiert ist. Was der Typ mit ihr gemacht hat und dass sie auch da waren. Dass sie alle nach Hause geschickt haben, dass sie nichts zu tun hätte. Sie hat mich zu sich eingeladen, die war scharf auf mich. Wann bist du rübergegangen? Nach dem Abendessen. Wann? Etwa 2 Stunden später. Als ich hinkam, habe ich geklopft, aber nichts gehört. Und dann dachte ich, jemand hätte da reingesagt. Als ich gegen die Tür gedrückt habe, ging die auf. Die lag auf dem Boden, die Beine auseinander. Sah furchtbar aus. Ihre Augen waren offen, sie war ans Bett gefesselt. Ist das alles? Die alte Frau von nebenan war im Flur, kam rein und fing an zu schreien. Da habe ich Angst gekriegt und bin raus auf den Platz gerannt, aber ein Bulle hat mich erwischt. Deine Fingerabdrücke sind im ganzen Zimmer verteilt. Ich fasse da immer irgendwelche Sachen an. Was soll ich Ihnen sagen? Tja, Mensch. Glauben Sie mir? Weiß ich noch nicht. Reden wir später nochmal drüber. Lieutenant? Sie haben Besuch. Wer? Eine René. René ist hier? Okay, schließen Sie hinter mir wieder zu, Harold. Hallo, René. Haben Sie Carlos schon gesprochen? Ja. Und Sie glauben, er war's? Ist zumindest sehr wahrscheinlich. Blödsinn. Tja, ich muss es erst mal glauben. Was soll ich denn sagen? Also. Das wär's denn wohl, ne? Als für den Moment. Ich werde den Kerl finden. Und wenn er mich umbringt, Carlos war es nicht. Ich dachte, Sie hätten Mut. Nee, man hat Carlos in Ihrem Zimmer beobachtet und ringsrum war alles voll von seinen Fingerabdrücken. So, ich gehe jetzt wieder auf den Strich. Und ich werde diesen Kerl finden. Und wenn ich ihn habe, dann nehme ich ihn mit nach Hause. Und dann verpacke ich ihn wie ein Schwein für Sie, damit Sie ihn abholen können. Worauf willst du hinaus? Jetzt ist doch alles wieder klar, oder? Alles ist sicher. Ja, habt ihr den Killer eingesperrt? Also, können wir wieder zurück an die Arbeit. René. Scheiße. Hallo. Hier ist Janice. Es tut mir leid, ich hab dich geweckt, ne? Schon gut. Was gibt's? Andy, diese Daten haben mir keine Ruhe gelassen, besonders der 1. Januar. Ich wusste, das war nicht nur Neujahrstag. Ich habe meine Mutter angerufen, die hat so einen kirchlichen Kalender. Also, der 1. ist auch das Hochfest der Gottesmutter Maria. Der 2. November ist aller Seelen und am 19. März war Josefstag. Und dann Ostern. Gestern war nichts. Wenn gestern nichts wäre, dann wäre doch ein System drin. Eine Art Ritus. Aha. Was ist mit heute? Nicht einmal der Namenstag eines Heiligen. Janice, schick einen Wagen rüber zu René. Es ist in der 5. Straße, Ecke Avenue D. Das Haus mit der chinesischen Wäscherei unten drin. Okay. Sie wohnt ganz oben. Ja. Ich fahre den Strich runter. Okay. Willst du noch einen Drink haben? Wahrscheinlich trinkst du nichts. Du bist so schweigsam, Alan. Hast du nichts anderes zu sagen als deinen religiösen Kram? Was sagen Sie da? Warum ziehst du dich nicht aus? Ausziehen? Ich ziehe mich normalerweise nie aus. Du holst ihn einfach raus. Ja. Das macht doch keinen Spaß. Hast es bei Rondo und bei Indy genauso gemacht? Ja. Warum? Ich will mich nicht ausziehen. Ist deine Unterwäsche dreckig? Nein. Wer hat gesagt, dass meine Unterwäsche dreckig ist? Ach, niemand. Du hast dich über mich lustig gemacht. Ja. Willst du dich nicht ausziehen? Ziehst du dich auch aus? Möchtest du meinen Körper ganz nackt sehen? Ja. Ja. Ja. Ja. Warum bist du denn so down? Das passiert doch vielen Männern. Das macht mir nichts aus. Ist dir das auch bei Rhonda und bei Indy passiert? Rhonda? Indy? Hast du sie deswegen umgebracht? Umgebracht? Ja. Nein, ich habe sie für Jesus getötet. Jesus ist für sie am Kreuz gestorben. Ich dachte, wenn ich die Sünde rausschneide, dann rettet uns Jesus. Ich dachte Ostern, aber es war nicht genug. Alles war wieder wie vorher. Haben sie dich auch gevögelt, ehe du die umgebracht hast? Wo willst du hin? Ich will mir was an meinem Mantel holen. Wenn du das Messer suchst, das habe ich ja hier. Das willst du mir zurückgeben? Nein. Du gibst mir sofort das Messer. Nein. Du gibst mir das Messer. Hol dir das Messer. Das Messer! Nein! Ich will das Messer haben! Sagen Sie mir Bescheid, wenn Detective Andy kommt. Ja, mach es. Ich bin schon hier. Wir haben ihn, Andy. Er ist jetzt da drin. Ein Junge aus einer religiösen Gruppe. Und sie? Sie hat's nicht geschafft. Was? Wo ist die Leiche? Im Schlafzimmer. Der Fotograf ist gerade drin. Hat ihn jemand über seine Rechte aufgeklärt? Mindestens dreimal. Was sagt er? Hab nicht zugehört. Hört sich wie Singen an. Oh Gott. Ja, kein schöner Anblick. Diesmal hat er es noch gründlicher gemacht als bei den anderen. Wie ein Besessener. Vielleicht, weil sie solchen Widerstand geleistet hat. Guck dir den Typ an. Der ist überall verletzt. Tja, die hat sich nichts gefallen lassen. Sie war eine Kämpferin. Andy. Sie hat verloren. Aber sie haben ihn gefasst. Die anderen sind jetzt wenigstens sicher. Bis zum nächsten Mal. Und es gibt immer ein nächstes Mal. Können wir gehen was trinken? Wohin? Komm, wir fahren ins Helene. So weit? Ich möchte heute Nacht mal raus aus der Lower East Side. Wir haben Glück gehabt, Janice. Wie? Glück bei der Geburt und Glück im Leben.